Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Okay, ja, dann begrüße ich euch zur 26. Vorstandssitzung des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland, heute am 11.8. mit einiger Verspätung wegen technischer Schwierigkeiten, begonnen um 20.39 Uhr. Anwesend sind der Wilk, die San und die Vako. Das Protokoll macht der liebe Elter. Alle anderen sind mehr oder weniger entschuldigt wegen Urlaub oder Krankheit. Das heißt, wir sind heute nicht beschlussfähig. Wir hätten ein wunderschönes Protokoll vom letzten Mal formschön, können wir aber leider nicht beschließen. Und deswegen sind wir eigentlich auch schon direkt bei den Berichten des Landesvorstands und bei dir, Wilk. Okay, danke dir. Ja, also ich hatte mich in den letzten 14 Tagen, es war eigentlich sehr ruhig, erstaunlicherweise. Es kam nichts mehr, obwohl ich eigentlich mit noch einigen Sachen gerechnet hatte. In der Woche ab dem 28.07. habe ich ein bisschen RT und Spam-Beseitigung gemacht. Habe ich aber nicht extra aufgeführt. Und dann kam, was ich besonders wichtig fand, die persönliche, liebevolle Verpackung der Handtücher der Heldinnen für unsere WahlkampfhelferInnen beim Landtagswahlkampf NRW. Jeden Tag ein Päckchen mit Liebe gepackt und ja, einem kleinen Brief versehen, Unterschrift und eingetütet. Ja, das ist jetzt nicht extrem viel Arbeit, aber das zieht sich schon, das in einer schönen, in einem schönen kleinen Paket mit Packpapier zu verpacken. Gut, dann habe ich noch vorbereitet am Wochenende die Kreismitgliederversammlung Lippe und Bielefeld. Mich mental darauf vorbereitet, dass ich morgen den Schlüssel aus Bielefeld abholen muss und freue mich auf den Sonntag, wenn ich vielleicht einige Kolleginnen oder Kollegen noch mal wieder sehe. Am Sonntag in. Danke. Danke dir. Als nächstes wäre ich dann dran. Ja, ich habe irgendwie nicht besonders viel gemacht, weil es mir auch ein paar Tage nicht sehr gut ging. Ich war bei einer AGÖ-Sitzung, ich war bei der Sitzung der AG Technik jetzt am Dienstag, allerdings habe ich die auch nicht bis zum Ende durchgehalten. Ich habe in der Vorbereitung für die wunderschönen Päckchen, die der Wirk verschickt, den Text dazu formuliert. Ja, und ansonsten bin ich ausgenockt. Der Martin hatte Urlaub, 14 Tage, ist seit Montag wieder da, aber seit Montag ist auch unser Request-Tracker kaputt. Das heißt, Schatzmeisterei kann nicht allzu viel machen, da wir alles, wie wir miteinander kommunizieren, über das Ticketsystem erledigen und auch die angefangenen Sachen müssen leider liegen bleiben, wenn das Ding nicht läuft. Das war es von meiner Seite und dann wäre Isan noch dran. Dankeschön. Ja, auch ich habe so weit wie möglich Tickets gemacht und versucht, Spam-Mail zu vernichten. Social Media, AGÖA und bei der AG Technik war ich auch. Jetzt haben wir eine Telefonliste von den Leuten, die da drin sind. Und dann habe ich von Vako und Obereichwald abgesegnet ein paar freie Tage. Das heißt, die paar freien Tage sind natürlich dehnbar und ich genieße sie. Sehr gut, danke dir. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Berichten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir noch die Statistiken. Die sind auch schon etwas älter, aus diversen Gründen, unter anderem auch, weil der Request-Tracker nicht funktioniert. Beziehungsweise auch aus der Verwaltung, wo immer noch keine Updates gekommen sind. Lest das trotzdem jetzt gerade nochmal vor. Mitglieder 1501, davon stimmberechtigt 568, das ist immer noch der Stand vom 16. März. Dann Stand der letzten bzw. vorletzten Sitzung, Barkassenbestand 171,60 Euro, GLS Girokonto 14.952,24 Euro. Zinsertragskonto GLS sind 29,99. Dann haben wir die Stadtsparkasse Mülheim, das Girokonto mit 11.751,83 Euro. Und Stadtsparkasse Düsseldorf, Girokonto 86.194,26 Euro. Und das Renditenkonto bei der Sparkasse in Düsseldorf 188.326. Ich sehe hier niemanden aufspringen, der Fragen oder Anmerkungen hätte. Dann mache ich weiter mit den Terminen. Am 14.8., also jetzt am Sonntag, die von Wilk schon angesprochene Mitgliederversammlung Lippe und Kreisparteitag in Bielefeld. Dann haben wir am 23. bis 28.8. die Gamescom in Köln. Da hatten wir auch in der AGÜ-Sitzung schon drüber gesprochen. Vom Bund beauftragt, aber aus NRW wird der Obereichwald mit dabei sein und der Miete wird mit dabei sein. Das heißt, es wird auch ein bisschen Social Media NRW gemacht. Was da sonst noch so geplant ist, bleibt eine Überraschung. Dann haben wir am 28.8. die KMV im Rhein-Erft-Kreis und am 17. September die Marina NRW auch im Rhein-Erft-Kreis, nämlich im soziokulturellen Zentrum in Horrem. Alle Termine sind auch eingetragen auf unserem Kalender, der auf der Webseite auch verlinkt ist. Wenn es noch Termine gibt, immer her damit. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu den Anträgen. Wir könnten sie nicht beschließen, wir wissen aber auch nicht wirklich, ob in den letzten Tagen noch welche eingegangen sind. Ist hier spontan jemand, der einen Antrag gestellt hat und gegebenenfalls auch dringend und der uns aber leider nicht erreicht hat, der möge gerne in den Sprechenraum kommen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Umlaufbeschlüsse hatten wir, meine ich, bis Sonntag auch keine. Und wie gesagt, seit Montag haben wir leider keinen Zugriff auf die Systeme. Oder ist noch irgendjemandem etwas bekannt? Wie sie alle hier schreien. Okay, dann nächster Top. Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier etwas außer den schon erwähnten Terminen zu berichten? Reinhold. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihn schon angesprochen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der stellvertretende Kreisvorsitzende und ich haben versucht, den Kreisvorsitzenden zu erreichen, telefonisch. Er hat nicht reagiert nach längerem Warten. Dann hat wohl der Kreisvorsitzende dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden die Spendenbescheinigung in den Briefkasten geworfen, ohne weitere Informationen oder Rückfragen, warum wir angerufen hatten oder der stellvertretende Kreisvorsitzende erfolgen. Der Hintergrund ist der, ich möchte persönlich, dass der Landesverband eine Einladung macht zu einer Mitgliederversammlung, weil ihr habt die aktuellen Daten und ich bekomme sie nicht von Daniel, warum auch immer, ist egal. Einen Raum könnten wir besorgen. Dann könnten wir auf dieser Mitgliederversammlung besprechen, wie es weitergeht. Oder hat irgendjemand eine andere Idee? Danke. Wie sollen wir jetzt mal warten? Weil wenn der Kreisvorsitzende im stellvertretenden Kreisvorsitzenden einen Brief in den Kasten wirft, ohne weitere Informationen, was er tut oder nicht tut, spricht meiner Meinung nach Bände. Ich rede jetzt bewusst ohne Namen. Ihr habt aber aktuell einen Kreisvorstand, oder nicht, in Duisburg? Wir haben einen Kreisvorstand, der ist seit 2018 nicht mehr neu gewählt worden. Ob der noch ein Kreisvorstand ist, ein legitimer, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Also ich bin der Beisitzer, wir haben einen stellvertretenden Kreisvorsitzenden und einen Kreisvorsitzenden. Ich sage jetzt mal keinen Namen, weil Aufnahme ist so. Und jetzt wollte ich persönlich das Problem mal angehen und da mal jetzt klar Schiff machen. Und dazu brauchte ich die Hilfe vom LV. Allerdings ist mir die Verhaltensweise vom Kreisvorsitzenden etwas unverständlich, weil ich hatte mit ihm im Januar noch, bevor ich meinen Unfall hatte, noch telefoniert und irgendwie war er da auch interessiert, was zu machen. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob er eventuell Kontaktverbot hat, weil er verteidigt gerade das Vaterland Wo auch immer. Er scheint wohl noch in Duisburg zu sein. Vielleicht macht er das von seiner Dienststelle aus in Düsseldorf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er reagiert nicht auf unsere Anrufe. Ja, ich glaube, da werden wir mal per Kontakt auf. Also wir haben eigentlich als Landesvorstand den Untergruppierungen absolut, die sind eigenständig und das ist auch vom Gesetz so vorgesehen, dass die Untergruppierungen halt eben schon Bildung unabhängig sind. Aber ich finde es halt gut, wenn wir uns da nochmal kontaktieren. Ich glaube, ich werde mir das als persönliches Ticket 001 aufmachen, dass ich mich mit denen verbesetze. Ist das okay? Ja, wenn du mir eine Antwort schreibst, schreib mir bitte auf meine GMX-Briefkasten, die ist in der Mitgliederverwaltung hinterlegt, die Ehrenadresse, weil die Piratenpartei minus NRW, die Adresse funktioniert nicht. Die wird funktionieren, aber wie schon gesagt, ich war gestern in Luxemburg und war vorgestern und auf dem Rückweg War ich in der AG Technik und die haben halt mal die ganzen Server komplett neu aufgesetzt. Irgendwann musste mal sowas machen. Und die Frage ist, ob du natürlich dann halt alle auch gut informieren kannst über diesen Vorgang. Ich glaube, man hat selbst damit gerechnet, dass eigentlich dem Upload der Dateien nicht so intensiv ist, dass Services halt down sind. Aber es war halt leider so. Ist aber so im Fokus, würde ich mal sagen. Das heißt also, es sind halt 4, 5 Leute, die arbeiten daran und ich gehe davon aus, dass es wieder läuft. Kollege, dann erwarte ich eine Information von dir, was deine Ja, ich werde mich mit dir direkt in Verbindung setzen. Ich habe deine Visiten. Habe ich dir mal gegeben? Nee, wann hat die dir denn gegeben? Kenne ich doch gar nicht. Kenne ich nur das Weiß Mumble. ich nicht. Auf Herr irgendeiner Beckmann aus persönlichen Duisburg, kennst du Sitzung. mich? Hallo? Ja, ich. Marco kennt mich, Sie kennen mich. Also ich setze mich mit dir in Verbindung und dann Kriegen wir irgendwie hin. bitte. Kriegen wir irgendwie hin. Ja, okay. Ich dachte schon irgendwie, meine Lautsprecher sind irgendwie kaputt. Keine Ahnung. Also ich höre dich sehr schlecht. Aber das ist eine Sache, wo ich denke ich mal auf dich zukomme und dann gucken wir, was mit Duisburg los ist. Ich habe ja gerade geschildert, ne, wenn der Kollege nicht reagiert auf unsere. Wir haben schon mal drüber philosophiert, dass er Kontaktverbot hat aufgrund der aktuellen Kriegslage, sage ich mal. Weiß ich nicht, keinen Schimmer. Aber es gibt immer halt zwei Seiten. Ja, Da müssen wir halt schauen. nein, das ist ja keine Feindschaft. Der Kollege und ich waren uns im Januar einig, dass wir was machen wollten. Nur ist jetzt, seitdem ich wieder kann und jetzt das Ding da in der Ukraine läuft, ich weiß nicht, ob der die NATO-Grenze verteidigen muss und dafür nichts machen darf mit uns, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich kann schon mal, wir schauen mal, ne? Wir werden das rausfinden. Danke dir. Aber nur noch mal für mich zum Festhalten, der Vorstand ist das letzte Mal gewählt worden 2018. Ja. Okay, und du bist selber im Vorstand und hast aber keine Möglichkeit, dein 1V zu erreichen. Das heißt, es finden auch keine regelmäßigen Vorstandssitzungen statt. Nein, seit 2018 passiert hier gar nichts mehr. Und ich bin mit der Situation unzufrieden und ich wollte eigentlich schon mal länger was ändern. Ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist, aber irgendwie, ich glaube, der Kollege will sich informieren, mal gucken, was dabei rauskommt am Ende. Danke. Ja, danke dir. Danke dir, ja, werde ich machen. Wir Ja, telefonieren. danke, Wilk. Okay, wenn wir sonst nichts weiter aus den Kommunen haben, hätten wir noch sonstiges Wichtiges im Protokollpad. Und da wäre dann nochmal, was wir schon in der letzten Sitzung angesprochen haben, der Umzug von Mattermost zu Matrix Thema. Jetzt haben wir den Elder hier. Ich glaube, wir waren uns im Vorstand relativ einig, dass wir da irgendwann umziehen müssen und dann eben dahin, wo die Restpartei sich auch befindet. Und das würde, ja, denke ich mal, so ein bisschen in deinen Aufgabenbereich gehören, Elder. Ja, wohl vermutlich genau. Also ein Umzug an sich wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber hier geht es dann eher um die Verteilung von Zugängen und auch die Koordination da drin. Wäre ganz klar dann auch mit meinem Bereich. Ich hätte da gerne aber auch noch irgendwie eine Rückmeldung der Technik, wie das technisch dann anders aussieht. Und ich muss mich auch selber ein bisschen in Matrix noch ein bisschen reinfuchsen, also ich persönlich noch. Im Grunde steht aber nichts dagegen, das Ganze tatsächlich noch mal aufzubauen, dass wir wirklich die Infrastruktur, die wir derzeit in MetaMost haben, dann auch in Matrix übertragen können. Und ich glaube, das können wir, so wie ich jetzt Matrix kennengelernt habe, sogar teilweise 1:1 sogar hinbekommen. Ja, super. Also es ist ja auch nicht so eilig. Noch läuft ja MetaMost und AGÖA verständigt sich auch noch darüber, aber irgendwann steht das ja auf jeden Fall mal an. Okay, vielen Dank. Du hältst uns dann einfach auf dem Laufenden, ne? Ja, sobald ich da Neues habe, ich das auch gerne hier auch entweder zwischen den Sitzungen oder auch so mal direkt hier mit bekannt geben dann. Okay, und dann haben wir noch eine Anfrage gehabt mit der Ticketnummer 485832, Anbindung der NRW-Cloud an den Piraten-Login. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine aber, der Daniel hätte dazu schon irgendwo mal was geschrieben. Kann das sein? Wilk, Isan, habt ihr da was im Kopf? Nee, tut mir leid. Okay, also da können wir leider auch nichts sagen, ohne da mit dem Daniel, der unsere Verbindung ja auch zur AG Technik ist. Dann lassen wir das einfach nochmal so im Protokoll stehen. Wir können ja nochmal nachfragen. Aber zurzeit ist Daniel halt eben auch nur bedingt einsetzbar. Okay, dann haben wir noch nochmal, wie schon bereits in der letzten Sitzung, das Future Camp hier im Pad. Wir hatten ja vor 14 Tagen einen Antrag gehabt, uns da kostentechnisch dran zu beteiligen. Der Antragsteller, der Ricardo, der Lanka, war auch da und hat seinen Antrag vorgestellt. Wir haben den aber aus diversen Gründen abgelehnt. Jetzt ist es wohl so gewesen, dass auch ein Antrag an den Bundesvorstand gegangen ist und der Bundesvorstand hat Kosten in Höhe von, ich glaube, 2.200 Euro genehmigt. Daraufhin bekamen wir eine Mitteilung vom PR02. Ich sehe dich auch unten im Zuhörerraum. Magst du mal hochkommen in den Sprechenraum und das noch ein bisschen erläutern? Ah, ich dachte schon, du wolltest nicht. Ja, ich höre jetzt nichts. Hört sonst jemand was? Nö. Geh einfach mal in den Protokollraum eins drüber zum Elder. Ich denke, ich muss einfach nur das richtige Mikro auswählen, weil ich ja trainiere. Ja, das ist auch eine Lösung, ja. Okay, kannst du uns das nochmal erklären, inwieweit das auch wieder quasi uns als Landesverband betrifft, wenn der Bundesvorstand da 2.000 Euro locker macht? Also, das ist so. Der Bundesverband hat eigentlich ganz, ganz, ganz minimal und sehr wenig Geld. Das haben wir damals, glaube ich, 2011 so festgelegt, dass das so ist. Haben dann aber nach ein paar Jahren gemerkt, dass das reicht aber nicht aus, um auf der Bundesebene tatsächlich Politik zu machen. Und daher gibt es ein Budget, wo die Landesverbände von den Geldern, die ihnen eigentlich zustehen, Geld an den Bund geben und mit diesem, so dass der Bund auf der Bundesebene Dinge tun kann. Unter anderem gehört da das Veranstaltungsbudget des Bundes dazu. Dieses Veranstaltungsbudget des Bundes wird jedes Jahr neu von den Landesschatzmeistern beschlossen. Früher, also sagen wir bis vor 1,5, 2 Jahren, war es so, dass wenn aus diesem Veranstaltungsbudget, was die Länder bereitstellen, irgendwas ausgegeben worden ist, dann wurde vorher eine Abstimmung im Team PolGF gemacht. Also zunächst mal wurde dieser Antrag da als erstes vorgetragen. Und wenn dann die Landesverbände gesagt haben, hey, das ist eine gute Sache, das wollen wir mit unserem Geld unterstützen, also zum Beispiel besonders relevante CSDs oder Cannabis-Demos, die besonders wichtig waren, sowas hatten wir damals halt darüber finanziert. Leider hat sich das ein wenig, so in die Richtung gelaufen, dass eben nicht mehr bei den Landesverbänden nachgefragt wird, ob dieses Geld ausgegeben wird, sondern seit 1,5 Jahren oder so greift der Bundesvorstand halt einfach in dieses Budget rein. Darüber ist es nun so, dass zwar, also wie ich dieses Konzept verstanden habe, dass zwar Piraten aus nicht beteiligten Landesverbänden dafür bezahlen, also das sind ja Gelder von ihren Landesverbänden, aber halt eben nicht als offizielle Sponsoren da sind. Und deswegen glaube ich sogar nicht mal zu dieser Veranstaltung hin dürfen. Finde ich das sehr, sehr, sehr kritisch. Unter anderem halt, dass dann diese Veranstaltung vom Bund gefördert wird, wo halt gerade so eine kontroverse Haltung in den Landesverbänden da ist. In der Geschäftsordnung, also des Bundesvorstandes, gibt es die Möglichkeit eines Vetos. Dieses Veto muss aber halt innerhalb von 18 Stunden nach diesem Beschluss, und der Bundesvorstand war diesmal sehr, sehr, sehr schnell mit dem Beschluss, eigentlich eingegangen sein. Das heißt, ein Veto hätte jetzt keine Funktion mehr zur Verhinderung dieses Beschlusses des Bundesvorstands, es wäre aber eine Protestnote. In Rheinland-Pfalz haben wir uns dafür entschieden, das so zu tun. Okay, danke dir. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Ich stimme Daniel zu. Das ist meine Anmerkung. Okay, also wir drei Hübschen, wir können ja heute nichts beschließen, aber wir können das natürlich noch schnell im Umlauf klären und dann ein symbolisches Veto Richtung Bundesvorstand schicken in Form einer E-Mail an den Bundesvorstand, nehme ich mal an. Denn ja, das ist ja auch tatsächlich ein bisschen eigenartig, dass da auf Budgets zurückgegriffen wird, ohne dass man überhaupt Bescheid bekommt und dann auch ohne gefragt zu werden. Okay, ja, danke, Dani. Dann werden wir schauen, dass wir das schnell im Umlauf hinkriegen. Ich denke, wir sind uns da alle relativ einig. Und dann werden wir ein paar Zeilen formulieren. Ja, vielleicht schafft es auch irgendjemand von uns in die nächste BUFO-Sitzung, das dann auch noch mal kurz zu erwähnen, damit das nicht komplett untergeht. Meines Wissens sind wir und Rheinland-Pfalz auch nicht die Einzigen. Ich meine, gehört zu haben, dass Berlin kein Geld dazu gegeben hat, dass Bayern kein Geld dazu gegeben hat. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Schleswig-Holstein Geld dazu gegeben hat. Von daher ja, ist das dann doch keine sehr ausgewogene Geschichte. Okay, ich sehe niemanden im Sprechenraum, keine Wortmeldungen. Wenn jetzt niemand mehr was hat, im Protokollpad gibt es keinen Top mehr, gibt es kein Thema mehr, wären wir so ziemlich am Ende unserer Sitzung. Okay, einen NÖ-Teil haben wir heute nicht, wenn ich das richtig sehe. Ich bekomme keinen Widerspruch. Dann weise ich noch darauf hin, unsere nächste Sitzung ist in 14 Tagen am 25.08. wieder um 20.30 Uhr, wieder im NRW Mumble, gleiche Stelle, gleicher Ort. Und ich beende die Sitzung um 21.04 Uhr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.